Alles Gute zum Geburtstag, Vaters. Ich weiß, dass du mit uns so einiges durchhast. Alles Gute zum Geburtstag, Vaters. Ich weiß, dass du mit uns ja so einiges durchhast. Ich meine, du wirst 50, doch was kümmert es dich, weil du vernünftig bist. Du baust ein Carport bis zuerst am Tatort von Nahost bis Laos. Du schaust ins Feuer, so wie Männer das tun. Du grillst auch im Regen, während andere drinnen ausruhen. Du hast einen Traktor und eine neue Kettensäge. Viele Freunde und welche, die auf Ketten gehen. Doch das selbst bleibst bequem und gechillt wie auf Arbeit, wenn du Leuten neben hilfst und anpackst, wenn es irgendwo hapert. Ja, und es ist für dich. Du hörst Rammstein oder AC/DC und dein Bekanntenkreis ist da wegen riesig. Genauso wie das Anwesen mit Haus, Rasen, Wald und Garten und Pflanzenbeeten. Und das will alles gepflegt sein, ich weiß, ich schlug mir mit Hausarbeit manchmal den Dickschädel ein. Rasen, mähen, Holz machen, Schnee schippen, Werkbank sauber machen, kehren und kratzen. Kratzige Dämmwolle und Sauerkrautplatten, Raufaserputz und Kittlers. Du hast oft geflucht und ich auch, weil ich mitmach. Nun ist das endlich vorbei und wir lachen zu zweit über verflixte Zeit. Ich hab dich schätzen gelernt, ja, ich hab dich schätzen gelernt. Und dafür alles Gute zum Geburtstag, Vaters. Ich weiß, dass du mit uns so einiges durchhast.